ein kleiner Sonnenschein. Du strahlst so hell und rein, ich lass dich nie allein. Du bist mein Sonnenschein, mein kleiner Sonnenschein. Komm, lass uns glücklich sein.